Das sind die aktuellen Themen. Trickdiebstahl in Stolzenau, Gegenstimmen aus Erichshagen und Langdampfer gibt Meisterschaft. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Ein Trickdiebstahl trug sich gestern in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße in Stolzenau zu. Gegen 16 Uhr betraten zwei südländisch aussehende Frauen das Modegeschäft und gaben vor, etwas kaufen zu wollen. Während die Geschädigte abgelenkt war, wurde Bargeld entwendet. Die Verdächtigen sind etwa 35 bis 45 Jahre alt, 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Eine der beiden Frauen trug eine rosafarbene Jacke, die andere war schwarz gekleidet. Die Polizei Stolzenau hofft auf Zeugenhinweise. Vergangene Woche wurde der neue Bundesverkehrswegeplan veröffentlicht. Auch der Landkreis Nienburg ist unter anderem mit mehreren Ortsumgehungen betroffen. Die besten Chancen auf eine zeitnahe Realisierung hat dabei die Ortsumgehung Nienburg-Rosen. Die Streckenführung verläuft den Planungen zufolge um den Ortsteil Erichshagen herum. Dort wurden nun auch Gegenstimmen laut, berichtet Ortsbürgermeister Tim Hauschild. Ja, insgesamt ist die Maßnahme natürlich zu begrüßen. Es wird eine Entlastung für die Bundesstraße 214, für die Zellerstraße geben. Nichtsdestotrotz müssen auch die Bedenken der Erichshagenerinnen und Erichshagener ernst genommen werden. Das ist für uns ein deutlicher Einschnitt in Natur und Landschaft, in unsere landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen, in die Naherholung. Es gibt Überquerungspunkte von Straßen, die es hinterher nicht mehr geben wird. Und von daher ist jetzt bei der Detailplanung sicherlich noch das ein oder andere zu regeln, definitiv. Seit Dienstag, den 8. März, wird der 68-jährige Heinz-Willem Ehlers aus Nienburg vermisst. Er ist ca. 1,80 Meter groß, von normaler Statur und hat volles graues Haar. Am Tage seines Verschwindens war er unrasiert und mit einem auffälligen braunen Ledermantel bekleidet. Die Polizei Nienburg bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Person. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Dartclub Langendamm hat die letzte Chance auf die Meisterschaft in der Niedersachsenliga vergeben. Mit 3:9 verlor der DCL beim ESV Munster. Von den 8 Einzeln gingen 3 über die volle Distanz und alle 3 wurden vom ESV gewonnen. So stand es früh bereits 2:6. In den Doppeln gab es nur noch einen Sieg, so rutscht das Team auf den 3. Platz ab. Am 2. April steht das Heimspiel gegen die Dartschnecken aus Ebsdorf an, bevor es nur einen Tag später zum mit Spannung erwarteten NDV-Cup-Viertelfinale beim Ligakonkurrenten aus Hameln kommt. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.